9. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jeanette Melek. Kapitel 2 Unterwegs. Aus Weihnachten bei Leberecht Hühnchen von Heinrich Seidel. Am 24. Dezember lag der Schnee überall fußhoch und es war bitterlich kalt. Hühnchen hatte mich gebeten, recht früh zu kommen, und so machte ich mich, nachdem ich um 1 Uhr zu Mittag gegessen hatte, auf den Weg zum Bahnhofe. In der Stadt herrschte um diese Zeit, wenn man so sagen darf, eine friedliche Unruhe. Und fast kein Mensch wurde gesehen, der nicht irgendetwas trug. Selbst der lässigste Junggeselle und der gewissenloseste Vater, sowohl als diejenige bedauernswerte Klasse von Menschen, welche die Bescherung für eine lästige Komödie halten, hatten sich zu guter Letzt noch in Trab gesetzt, ihren weihnachtlichen Pflichten zu genügen und aus den Spielwaren und anderen Läden, wo an diesem Tage Gräuel der Verwüstung herrschte, einiges zu entnehmen. Die Tannenbaumhändler standen frierend, aber zufriedenen Gemütes zwischen ihren gelichteten Beständen und wurden ihre Straßenhüter an die Nachzügler los. Schaukelpferde, welche vor einiger Zeit in einem traurigen Zustande der Verwahrlosung auf geheimnisvolle Weise von ihrem gewohnten Standorte verschwunden waren, hatten sich auf der wunderbaren Himmelwiese des Weihnachtsmannes wieder glänzend herangefüttert. Ihre Wunden waren geheilt und mit großen, blanken Augen schauten sie von den Schultern ihrer Träger vergnüglich in den kalten Wintertag. Puppenstuben von märchenhafter Pracht und eingewickelte große Gegenstände von fantastischen Formen schwankten vorüber. Die Transportwagen der großen Geschäfte kariolten überall und hielten bald hier, bald da. Die sogenannten Kremser, welche die Post zur Weihnachtszeit zu mieten pflegt, rumpelten schwerfällig von Haus zu Haus, mit Schätzen reich beladen. Lastwagen donnerten auf den bereits gereinigten Straßen oder quietschten pfeifend auf dem hartgefrorenen Schnee, wo dies nicht der Fall war. Kurz, es war umgekehrt, wie sonst die gewöhnliche Redensart lautet, der Sturm vor der Stille. Diese festliche Unruhe erstreckte sich auch bis auf den Zug, der nach Steglitz fuhr. Die Wagen waren erfüllt von verspäteten Einkäufern, welche ängstlich Pakete von jeglicher Form hüteten und mächtige Düten, denen ein süßer Kuchenduft entströmte. Wahrlich, man hätte einen Preis aussetzen können für denjenigen, der heute nichts bei sich trug. Ich hätte ihn gewiss nicht gewonnen, denn außer einem Kästchen mit zarten Süßigkeiten von Thiele in der Leipziger Straße für Frau Lore, führte ich für Hühnchen eine Zigarrenspitze bei mir, deren Kopf aus einem Gänseschädel gebildet war, welchem durch geschickte Bemalung ein paar eingesetzte Glasaugen und eine Zunge von rotem Tuch das Ansehen einer abscheulichen, zackigen Teufelsfratze verliehen worden war. Ich wusste, dass dieses Kunstwerk Hühnchen in die höchste Begeisterung versetzen würde. Für Hans und Frieda, die beiden Kinder, hatte ich Robert Reinicks Märchen, Geschichten und Lieder eingekauft. Ein Buch, das ich jedem Kinde schenken möchte, welches es noch nicht hat. Und eine Puppe, welche nach dem Urteile weiblicher Kennerschaft einfach süß war. Ich kann also wohl sagen, dass mein Weihnachtsgewissen rein war, wie draußen der frisch gefallene Schnee, und dass ich mit derjenigen ruhe, welche das Bewusstsein erfüllter Pflicht uns erteilt, in die nächste Zukunft sah. Ende von Kapitel 2 Unterwegs aus Weihnachten bei Leberecht Hühnchen von Heinrich Seidel.